Kundgabe 1770. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.01.1941. Erfüllte Bedingungen für Empfang. Teilnahme der Jenseitigen an Unterweisungen. Alles ist Gott gewollt, was zur Niederschrift dir dargeboten wird von oben. Es ist ein Kreis lehrender Geistwesen beauftragt, dich zu unterweisen. Und es sind gewisse Bedingungen, die sowohl der Lehrende wie der Belehrtwerdende zu beachten hat. Dementsprechend sind auch die einzelnen Kundgaben, das heißt, es können immer nur die lehrenden Wesen in Aktion treten, deren Anforderungen von dem Erdenkind gewissenhaft erfüllt werden. Die Geistwesen unterliegen den göttlichen Gesetzen, das heißt, sie handeln nach göttlichem Willen. Sie können also nicht willkürlich von den Bedingungen absehen und dennoch das Erdenkind unterrichten. Und so werden sich immer die lehrenden Wesen bereithalten, die laut göttlichen Weisungen das Erdenkind unterrichten dürfen. Jede Unterweisung bezweckt neben dem Ausbilden des Empfangenden auch ein ständiges Unterweisen der jenseitigen, unwissenden Seelen. Und daher werden oft Themen gewählt, die gerade diesen besonders wissenswert sind, die also das Erdenkind mitunter nicht sonderlich befriedigen, den jenseitigen Seelen aber äußerst bedeutsam sind. Denn eine jede Kundgabe gibt Licht und Aufklärung. Einer jeden Kundgabe ist eine Frage vorausgegangen auf Erden oder im Jenseits. Oft aber bedient sich Gott auch der Menschen, dass diese Fragen stellen, auf dass er sie beantworten kann. Denn nur durch immerwährende Fragen kann der Mensch sich bereichern an Wissen, sonderlich aber dann, wenn Gott selbst sein Lehrmeister ist und ihm die Vergünstigung zugesichert hat, eine jede gestellte Frage zu beantworten. Denn nun ist es von äußerstem Vorteil, diese Vergünstigungen auszunützen, um jede Lücke menschlichen Wissens auszufüllen und geistigen Reichtum zu sammeln. Denn niemals braucht der Mensch nun zu fürchten, dass irrige oder unverständliche Kundgaben zur Erde geleitet werden, die also etwas anderes als wirklich Gutes zur Folge haben könnten. Selbst wenn sie anfänglich irrig erscheinen, denn Gottes Boten können nichts anderes als die Wahrheit verkünden, dem Erdenkind, das Wahrheit empfangen will. Amen.